draußen auf die Straße. Es begann mit lautem Knall, dann Schaufensterregale. Auf die Straßen mit Gebrüll hat Spartakus gerufen. Verbrennt die Bücher und den Müll, sein Pferd schart mit den Hufen. So will es jetzt die Masse, bewaffnet sich mit Axt und Beil, verbrennt die Adelsklasse. Barrikaden, Guillotine, Pulverdampf und Feuerrauch stehen gegen Prunkparaden, Limousinen, Wohlstandsbauch. Barrikaden, Guillotine, Pulverdampf und Feuerrauch stehen gegen Prunkparaden, Limousinen, Wohlstandsbauch. Guillotine, Limousine, Pulverdampf, Klassenkampf, Feuerrauch, Wohlstandsbau.